ich dich brauch, fall ich tief, fängst du mich auf. Du hörst mir zu, geht es mir schlecht, du bist bei mir. SOS, ich liebe dich und jeder soll es hören, wenn unsere Seelen